Abschnitt 42 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Herr der Waggonvilla. Ja, freilich, es sieht schon ein bisserl anders aus wie damals, als mir herkommen san. Herr Syrowatka wendet sich selbstzufrieden im ersten seiner beiden Waggons um, die ihm und seiner Familie Wohnung sind. Als mir herkommen san, im 12er-Jahr war's, im Mai, da haben die Leut geschimpft, in Salmansdorf und die Neustifter auch. Hier ist ein Villenviertel, haben sie geschrieben, an die Stiftsverwaltung, und meine zwei beiden Waggons verschandeln die ganze Gegend, haben's gesagt. Die Teppen haben gemeint, ich werd die Waggons da stehen lassen, schwarz und schmierig, wie sie gewesen seien. Die zwei, was am ärgsten gehetzt haben, sahen eh schon gestorben. Im Krieg, mischt sich Frau Syrowatka in die Debatte. Na, du hast's reden. Du hast mir ja auch nicht herauf wollen. In ein Waggon willst nit leben, hast gesagt, wie die Zigeuner. Aber ich hab auch schuften müssen, bevor es so zurecht worden ist. Die Frau Syrowatka ist bei dem Vorwurf, sie sei einmal zu stolz gewesen, die Waggonvilla zu beziehen, ein wenig rot geworden. Doch da ihr Gatte den Besucher auf den jetzigen Zustand verweist, erwacht in ihr die Hausfrau. Und sie entschuldigt sich, wie es Hausfrauen eben tun. Ist schon lang nicht hergerichtet worden. Mein Mann war fort im Krieg und die Buben auch. Zwei sind mir invalid zurückkommen. Der eine hat 74 Splitter im Leib gehabt. Die rechte Hand kann er nicht bewegen. Er ist 80% arbeitsunfähig, aber jetzt werden wir bald anfangen, das Häusel herzurichten. Der Hausherr verrät die neuen Pläne. Ich werde ein neues Dach machen, mit einem breiten Rand, dass mir das Regenwasser nicht die ganze Außenwand ruiniert, wann's abläuft. Ich schaue mir die Wohnung an. Eine Proletarierwohnung wie viele, aber mit Symptomen heraufziehender Kleinbürgerlichkeit. Eine gehäkelte Decke und ein metallbeschlagenes Fotografiealbum auf rundem Tisch, ein gipserner Goethe und ein ölgedruckter Kaiser Franz Josef in goldlackiertem Rahmen. Nippesfiguren auf dem Gesims des Sofas. Der 80-prozentige Invalide spielt mit zwei Brüdern Angehen. Die Tochter liegt bäuchlings auf dem Kanapee, den Finger in die Nase und den Kopf in einen Roman vertieft. Die Mutter steht am Herd. Im Anrichteschrank sind Teller und Gläser, auf dem polierten Kleiderstock hängen Beinkleider, Hemden, Unterhose und was sonst noch auf einen Kleiderstock gehört. Wäre der Plafond nicht auffallend flach gewölbt und aus Holz mit Querrippen, wären nicht oben die typischen Lücken, man würde nicht glauben, in Waggons zu sein. Die beiden Lastwagen sind mit je einer Längswand aneinander geschoben, eine Tür und Fenster wurden durchgebrochen, die Wände übermauert, ein Herd mitsamt Kamin eingebaut, der erste Wagen durch Bretter in Schlafkabinett und Küche geteilt. Ein Keller fehlt keineswegs. Das Dach sitzt oben wie auf jedem richtigen Haus. Vorne ist ein Ziergärtchen mit Rosenstöcken, hinten ein Schuppen und ein Gemüse- und Obstgarten. Eigentlich sind die beiden Waggons der unwichtigste, der überflüssigste Bestandteil der Waggonvilla und haben ihre Entwicklung eher gehindert und beschränkt als gefördert. Man äußert diese Ansicht. Herr Syrowatka aber lächelt schlau. Hätt man mich denn bauen lassen, wenn ich nett mit denen zwei Waggons angekommen wär, die hätten mich schön davongejagt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Herr Syrowatka, sich so mir nichts, dir nichts hier anzusiedeln? Wissen's, Ich habe damals keine Wohnung kriegen können und ich kann doch nicht mit der Frau und 7 Kindern im Wald schlafen, nicht? Da habe ich gehört, dass man alte Waggons kaufen kann, ausrangierte. So bin ich halt zur Staatsbahn hin und habe mir die 2 ausgesucht. 70 Gulden habe ich dafür gegeben, mein letztes Geld. Ich bin ein geborener Neustifter und bin zu einem Pächter in der Ratsstraße gegangen, der hat mich lange kennt, und ich habe ihn gebeten, ob er mir ein Stückerl von seiner Wiesen abtreten möchte. Der hat nichts dagegen gehabt, aber wie wir hinkommen sahen mit dem Streifwagen, die 2 riesigen schwarzen Kisten drauf, das Untergestell mit die Achsen und die Räder haben's schon abgenommen gehabt in der Werkstätten und die Puffer, hat er nicht mehr wollen, der Herr Pächter. Es geht nicht, hat er gemeint, er wird den Grund jetzt verkaufen und grad über die Wiesen soll eine neue Eisenbahnlinie gehen und solches Zeug, hat er geredet. Na, und da hat denn der Maurer Surowatka den Pferden, die an seiner obdachlosen Familie und an seiner zukünftigen Behausung tüchtig zu schleppen hatten, kurz entschlossen ein paar Peitschenhiebe gegeben, ist bis zum Dorotheerwald gefahren, auf den Sommerheidenweg hinauf, wo er ein ödes Grundstück wusste, Klammer auf, in seiner Kindheit wurde hier Braunkohle geschürft, später war ein Steinbruch da, Klammer zu, lud die beiden Wagen ab und stellte darin seine Möbel auf zum Gaudium der Neustifter Jugend, zum Staunen der Erwachsenen und zum Ärger der noblen Anrainer. Als er gar Miene machte, sich auf dem requirierten Boden für ewige Zeiten einzurichten, hagelte es Beschwerden der Nachbarschaft beim Grundeigentümer, dem Kloster Neuburger Stift. Sogar bei der Polizei haben sie mich verpfiffen. So Allgemeinheit, gegen einen armen Familienvater die Polizei zu mobilisieren. Da legte Syrowatka die Schaufel hin, zog einen Rock an, ging zu den hochwürdigen Herren und stellte sich als neuer Pächter vor. Die machten ihm Vorwürfe, dass er nicht vorher gekommen sei, aber er wandte ein, dass sie ihm den Boden ja doch nicht abgetreten hätten und dass er es nur wegen die Kinder getan. Weil die Stiftsherren wohl einsahen, er werde ohne öffentlichen Skandal nicht mehr fortzukriegen sein, verpachteten sie ihm das Stück Land, etwa 1200 Quadratmeter, für 30 Kronen jährlich. »Und 20 Kronen müssen wir Steuer zahlen auf dem Währinger Rathaus«, wirft die Gattin unwillig ein. Es ist trotz der hohen Steuer noch immer billig. Allerdings war es Brachland, und Herr Syrowatka rühmt sich, ungefähr 300 Fuhren Abraum und Gestein planiert zu haben, bevor alles so schön wurde, 70 Obstbäume gepflanzt werden konnten. Man kann ihm das Lob nicht versagen, dass er da eine kühne Tat geleistet, beinahe eine revolutionäre. Wenn es jeder so hielte wie Sie, Herr Syrowatka, gäbe es bald keine Wohnungsnot. Dann... »Seh, hören's mir auf. Das tät ja noch fehlen, dass da a jedes hergelaufene Xindel hier a Häusel aufstellt. Ahne hat's mir eh schon nachmachen wollen, aber ich hab an Richer gehabt, und wie er mit sein Fuhrwerk ankommen ist, hab ich die Buben um die Polizei geschickt. Er hat net abladen dürfen, den eingetäpschten Personenwagen 3. Klass, wo seine Bankerten schon drin gesessen sahen, und mit an Abbord an jeder Seite. Schön ist er wieder obig gefahren mit seinem Scheißwaggon, lacht die Dame des Hauses. Der hat sauber geflucht, der Kerl. Haha! Er hätte ihnen wohl den Platz weggenommen. Anna, des grad nett. Er wollt ja ganz woanders hin, zum Waldrand dort. Aber man kann das doch nicht einreißen lassen, dass er jeder abgerissene Schlurf sich da sei Buden herstellt und weiß Gott, was für eine Wirtschaft hermacht. Hier wohnen lauter feine Leut. Sie aber doch auch, Herr Syrowatka. Ja, freilich, hab ich damals auch nix gehabt. Aber ich hab doch mein Haus tadellos hergericht und mach derer gegen Karschand. Das müssen's doch selber sagen, Ned. Und jetzt kommt ein Tulli-Dacher mit breitem Rand. Dann streiche ich die Fassade an und nächstes Jahr. Ein Schreckgespenst unterbricht die Schilderung seiner Absichten. Wann nur nicht der Bolschewismus kommt, die Gaunerbande. Was glauben's? Das kann man heute noch nicht sagen, Herr Syrowatka. Frau Syrowatka sieht mich besorgt an. Die Bolschewiken, die täten dem Kloster alles wegnehmen? Darauf lässt sich nichts erwidern, als dass dies wohl eine unvermeidliche Folge des Kommunismus wäre. Die Frau, Klammer auf, angstvoll, Klammer zu, müssten wir am Ende dann wieder weg von hier? Der Villenbesitzer schwingt wütend die Fäuste. Das glaub ich, darauf hätten die ja Schneid. I war's ganz gut, was dö wollen. An Putsch machen möchten's und die Regierungsgewalt ergreifen und mir mein Haus wegnehmen und sich selber hereinsetzen. Weiter wollen's ja nix, die Bagage. Aber das ist mei Grund, mei Häusel. I zahl meine Steuer. Sie sollen nur kommen, die Hungerleider. I werd ihnen schon heimleuchten, den Bolschewisten. Ende von Abschnitt 42. Gelesen von Klaus Missfeld.